völlig blind. Hast keinen Nerv mehr, bist gefangen in dir. Die Gefühle sind außer Rand und Band. Und nichts ist mehr, wie ich dich einst fand. Hat doch sollen alles anders sein. Hat doch sollen alles anders sein. Nimm meine Hand, greif sie dir. Komm zurück zu mir. Halt sie fest, öffne dein Herz. Komm zurück zu mir. Geblendetem Licht, aus Kummer zerbricht. Der Eitelkeit folgen, zweifelst du nicht. Im Spiegel zerbrochen, glaub nicht mehr daran. Gefangen in dir, die Spur führt zu mir. Hat doch sollen alles anders sein. Hat doch sollen alles anders sein. Nimm